Wien 2, Tschernin-Gasse 23. Wohnhaus von Lois und Regine Feiner, ermordet 1941 in Chełmno. Lois Feiner wurde 1872 in Selenec in der Nähe von Trnava in der Slowakei geboren. Damals war das Selenc in Nordungarn. 1897 heiratete er in Wien Ida, geboren 1875, aus der Mattersdorfer Familie Blechner. Sie bekamen 5 Kinder: Hugo, geboren 1899, Leo 1901, die Zwillinge Hans und Walter 1903 und Grete 1907. Die Mutter Ida wurde leider krank und starb 1908. Der Vater Lois hat dann die ältere Schwester der Ida, Regine Blechner, geboren 1868, geheiratet. Sie war dann die Mama. Ab circa 1921 wohnte die Familie in der Tschernin-Gasse 23. Ende der 30er Jahre waren die Kinder alle schon aus Wien weggezogen. Hugo und Grete nach Palästina, Leo nach London und Hans und Walter nach den Niederlanden. Die Eltern wollten in Wien bleiben. Aber sie sind 1941 nach Litzmannstadt deportiert und in Chełmno in einem LKW mit Gas ermordet worden. 3 Enkelkinder, die ihre Großeltern leider nie gekannt haben, haben die Patenschaft für diese Steine übernommen.